Musik aus Frankreich geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade Musik von Gilbert Hartmann, gespielt von 27 Saxophonisten mit Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Basssaxophon plus einem Musiker am Gong und einem gemischten achtstimmigen Chor. Urban Sax nennt sich das Ensemble und die Komposition. Sie erstreckt sich über zwei einzeln veröffentlichte LPs, das war gerade der Beginn von Teil 3. Auf der Platte ist das Erscheinungsdatum leider nicht angegeben, aber ich kann mich erinnern, dass das Ensemble in den 80er Jahren auch hier in Deutschland von sich reden machte. Die Auftritte von Urban Sax finden nicht selten an ungewöhnlichen Orten statt, in riesigen Fabrikhallen zum Beispiel. Vor Urban Sax war Musik aus dem Jahr 1971 zu hören. Zuerst die Gruppe Martin Circus mit Poème, einem längeren Ausschnitt aus ihrem Doppelalbum Acte II. Es wurde im folgenden Jahr 1972 mit dem Grand Prix der französischen Popmusikbranche ausgezeichnet. Gegründet worden war die Gruppe 1969 von dem Saxophonisten Gérard Pisani. Er hatte früher in der Begleitband von Johnny Hallyday gespielt. Zu Anfang war Blues die Grundlage der Musik von Martin Circus, es gab aber auch schon lange Improvisationen im Programm. Nach der ersten LP wechselt die Besetzung und auf Album Nummer 2, dem Doppelalbum Act 2, gibt es statt Blue Notes alles Mögliche zwischen zappa-esken Einfällen, Gedichten voller Pathos, Free Jazz, impressionistischer Kammermusik, King Crimson Einflüssen und Afropop. Auch aus dem Jahr 1971 kam die Musik nach dem Opus von Martin Circus. Hamtag heißt das Stück, eine der raren Singles der unvergleichlichen Band Magma um den Schlagzeuger und Sänger Christian Vonder. Die Bläsergruppe der damaligen Magma-Besetzung hatte ein paar Jahre zuvor, wie Gérard Pisani von Martin Circus, in der Band von Pop-Idol Johnny Hallyday gespielt. Die beiden nächsten Stücke kommen von einer Platte von Brigitte Fontaine aus dem Jahr 1970.